was sozusagen in den, was an Prämissen unsichtbar gemacht oder ungesagt wird oder als selbstverständlich betrachtet wird, wird in der Labortheorie aufgedeckt und außerdem noch ganz viel mehr, was wir gleich noch genauer hören werden. Das ist sozusagen diese eine Perspektive. Und Metapsychologie, also psychologische Metapsychologie, kritisiert jetzt gar nicht direkt reduzionistische Verkürzung positivistischer Forschung, so ist es jedenfalls nicht entwickelt worden. Es ist eigentlich eine Theorie, die auf die notwendige Schwierigkeit reflektiert, permanent reflektiert, wie Begriffsbestimmung eigentlich funktionieren kann und wie mit Begriffen ja, eigentlich Lebendiges beschrieben werden kann. Das ist mir in der Vorbereitung eigentlich erst so richtig klar geworden, dass es tatsächlich das große Problem ist, dass man also psychoanalytische Theorie ist ja entwickelt worden in der Praxis und so, und dass es da tatsächlich darum ging, auf Erlebnisfiguren, also die Erkenntnisgegenstand werden Erlebnisfiguren und das Leibliche, und eben nicht so ein Objekt, was man so naturwissenschaftlich schon bereits zu kennen glaubt oder zumindest bestimmen können zu glauben. Dann geht es permanent um diese Frage, was kann man für Begriffe dafür finden, und deswegen sind diese Begriffe notwendig spekulativ. Dafür ist sie dann sehr viel angegriffen worden und auch heute ist sie halt überhaupt nicht in. Aber dazu kommen wir auch später und werden dann noch mehr das vertiefen. Es geht also irgendwie darum zu diskutieren, wie von dem Besonderen auf das Allgemeine geschlossen wird und in welchem Setting das als gültig oder wahr anerkannt wird. Und andersrum geht es eigentlich nicht nur da, und dann geht es auch um den Startpunkt sozusagen. Also wie wird das Besondere eigentlich ausgewählt und was ist dann das, was man irgendwie repräsentativ für ein Allgemeineres untersucht. Tatsächlich gibt es bei diesen sehr unterschiedlichen theoretischen Ansätzen Gemeinsamkeiten im Anliegen, würde ich sagen. Und zwar wird nicht davon ausgegangen, dass der Durchschnitt, den die positivistische Perspektive ja immer versucht einzukreisen, ne, da versucht man sozusagen irgendwie den Normalbereich auch zu erheben, dass das jetzt nicht das ist, was wirklich interessante Ergebnisse bringt, in der Hinsicht, dass sie Erkenntnisse über mehr ermöglichen als Korrelationen von X und Y oder so, als von zwei Variablen, die man dann vorher festlegt. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass Erkenntnisse über soziale und gesellschaftliche Verhältnisse zu machen seien. Und nicht zuletzt geht es jetzt eher dann wieder aus dieser psychologischen Perspektive, geht es um Konstellationen lebendiger Wesen, ja, und damit ständig im Prozess undurchsichtiger Veränderungen befindlicher Wesen, die auch man auch als intrasubjektive Konstellation verstehen kann, also auch im Subjekt. In der Vorbereitung haben wir jetzt auch über diesen programmatischen Aufsatz von Max Horkheimer von 1937 gesprochen, der diese für die kritische Theorie Frankfurter Schule programmatische Ersetzung von traditioneller und kritischer Theorie vorgenommen hat. Und in Horkheimers Begrifflichkeit sage ich jetzt nur ganz kurz, weil das auch nicht Thema ist, aber ich glaube, es hilft vielleicht so ein bisschen zu sortieren, und es ist auch nicht so, dass jetzt die Freudsche Metapsychologie ist ja nicht als kritische Theorie oder so entwickelt worden, ja, und die Labortheorie auch nicht, aber es gibt sozusagen in der Perspektive, in der Erkenntnisperspektive gibt es Ähnlichkeiten, und da fand ich, wollte ich das euch kurz noch darlegen, und zwar aus so einer eher positivistischen oder das, was Horkheimer als traditionelle Theorie beschreibt. Da geht es darum, dass die Festlegung der Ausgangssätze durch Induktion aus Beobachtungen erfolgt, aus evidenten Einsichten und axiomatischen Festlegungen, ohne subjektives Interesse des Wissenschaftlers. Maßstab der Güte wäre dann, der Theorie wäre Einfachheit, Widerspruchsfreiheit vor allem und Übereinstimmung oder Prognosefähigkeit. Und das Wahrheitskriterium sind Übereinstimmung von Prognose und Beobachtung. Die Wahrheit wäre damit zeit- und raumunabhängig. Also so hat Horkheimer das entworfen in diesem Aufsatz. Und davon unterscheidet er kritische Theorie, die Ausgangssätze gewinnt aus der historischen Entwicklung und bewusstes Einbeziehung subjektiver Interessen, Der Maßstab der Güte der Theorie wäre dann die Fähigkeit, den gewollten wahren Zustand zu erreichen, natürlich ein gutes Leben für alle, eine bessere Gesellschaft und so weiter. Die Sätze der kritischen Theorie sind wahr, wenn sie zur Veränderung hin zu einem vernünftigen Zustand beitragen. Das ist natürlich ein völlig anderer Wahrheitsbegriff. Die Wahrheit wäre die Logik des Widerspruchs. Ist die Logik des Widerspruchs in dieser Perspektive. Und was wir jetzt in diesem Workshop noch nacheinander machen werden, ist die Vorstellungsrunde haben wir schon gemacht. Dann werde ich jetzt wirklich nur noch ganz kurz was zu Erkenntnistheorie sagen. Da habe ich jetzt aber auch schon gehört, gab es irgendwie auch schon einen einführenden Vortrag zu. Ne? Dann sagt Hanna was zur Labortheorie oder stellt das etwas ausführlicher vor. Und dann werden wir uns ausführlich beschäftigen mit einer wirklich sehr unterhaltsamen Studie auch von David Silver et al., das sind natürlich immer unheimlich viele Autorinnen, zu Neural Correlates of Sexual Arousal in Heterosexual and Homosexual Women and Men. Die ist jetzt nicht unterhaltsam wegen des Themas, sondern wegen der Konstruktion der genau dieser Wahrheit oder des Wissens, was da produziert wird in dieser Studie. Und das wollen wir uns dann gemeinsam angucken. Der ist gerade erst erschienen in Hormones and Behavior, heißt die Zeitschrift. Und daraus werden wir einen Ausschnitt aus dieser Studie haben wir mitgebracht, werden wir zusammen lesen. Und dann gegen 15 Uhr darum bitten, dass ihr sozusagen, um das Operationsverfahren nachzuvollziehen und diese Prämissen zu explizieren, das Verfahren selbst sozusagen mit einer geringfügigen Modifikation auf ein neues Design hin entwerft. Ja, und damit kann man wahrscheinlich sehr, sehr gut diese ganzen unsichtbaren Prämissen explizit machen und auch die Punkte explizit machen, an denen an denen eigentlich Lücken sind, ja? oder an denen Prämissen überhaupt nicht klar gemacht wurden oder zum Beispiel überhaupt nicht klar, oder an denen, wenn man dann länger darüber nachdenkt, kritisch darüber nachdenkt, merkt, dass gesellschaftliche Konstruktionen zum Beispiel von Sexualität, bei Sexualität geht es halt immer besonders gut, eingehen in das Forschungsdesign schon und dann logischerweise zu bestimmten Ergebnissen. Das würden wir dann nach dieser Pause gerne mit euch, da würden wir euch dann bitten, dass ihr euch so in kleineren Gruppen so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie man es jetzt operationalisieren könnte mit einer kleinen Modifikation. Und das würden wir dann nach der Pause gerne mit euch diskutieren. Und dann, und dann im Anschluss werden wir uns auch nochmal mit dem Textauszug beschäftigen, mit der erkenntnistheoretischen Perspektive dieser Freudschen Metapsychologie, was ich dann nochmal kurz einleiten werde und dann nehmen wir eben eine ganz kurze Passage aus Triebe und Triebschicksale, an der man sehr gut sehen kann, wie Freud versucht, Begriffe zu finden, um auch Sexualität zu beschreiben. Und dann sind wir damit hoffentlich fertig bis ungefähr Viertel nach fünf und können erstmal dann vielleicht noch diesen Text diskutieren und dann aber übergehen in eine Diskussion der ganzen Zusammenhänge. Und es soll jetzt hier keine Vermittlung der beiden Ansätze stattfinden oder sowas, das wäre, glaube ich, viel zu schwierig. Aber es gibt halt, wir fanden das jetzt auch in der Vorbereitung sehr produktiv, aus diesen beiden erkenntnistheoretischen Perspektiven auf einen Gegenstand eigentlich, nämlich Sexualität jetzt zu gucken und zu sehen, wie die Erkenntniskritik jeweils formuliert wird an im Grunde derselben verkürzten und affirmativen Konstruktion. So, das ist unser Workshop-Programm. Habe ich was vergessen? Mhm. Nee, sieht gut aus. Dann zur Erkenntnistheorie kann ich vielleicht nur nochmal, habt ihr euch eigentlich mit Erkenntnistheorie schon mal beschäftigt? Also manche ja, manche nein. Ganz, ganz basal, fragt nach Voraussetzungen der Erkenntnis, dem Zustandekommen von Wissen und anderen Formen von Überzeugung. Ne? Untersucht wird, nach was für Kriterien Erkenntnis als gültig anerkannt wird, welche Figuren Gewissheit ausmachen, was macht Gewissheit aus, wie kann man sich rechtfertigen und was sind dann Gründe, mit denen sich gerechtfertigt werden kann. Und vor dem Hintergrund eben auch, welche Art von Zweifel, an welcher Art von Überzeugung können objektiv bestehen. Ja, und wie wird da Objektivität oder wie stellt sich Objektivität her? Man könnte sagen, dass zwei, also in der Erkenntnistheorie zwei große Ziele verfolgt werden. Zum einen die Natur, der Ursprung und der Umfang menschlicher Erkenntnis soll aufgeklärt werden, also wie menschliche Erkenntnis sich vollzieht. Und zum anderen, und was die Bedingungen sozusagen der Erkenntnis sind. Und bei der, zum anderen soll die Möglichkeit von Erkenntnis erklärt und verteidigt werden. Das ist so der zweite große Strang. Bei dem ersten wird vorausgesetzt, dass Menschen über Erkenntnis verfügen. Und bei dem zweiten wird auch Zweifel an der Möglichkeit von Erkenntnis regelt. Das ist aber so ganz klassisch. Und dann wird vielleicht nur noch begrifflich Erkenntnistheorie oft synonym verwandt mit Epistemologie. Das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie so gehört. Das wird dann ja Episteme, also Episteme geht auf das griechische Wort zurück, was Erkenntnis bedeutet, und dann Logos, wie in jeder Logie der Wissenschaft oder Lehre. Im letzten Jahrhundert hat sich vor allem in der französischen Philosophie eine Differenzierung etabliert, die Theorie der Erkenntnis, also was wir Erkenntnistheorie, für die Auseinandersetzung mit den grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten der Erkenntnis sozusagen verbucht, und Epistemologie eher versucht zu verstehen als Erforschung epochaler Wissensformationen, also sogenannter Episteme. Und deren, wie die jetzt, was die wiederum für Auswirkungen haben auf die Wissensproduktion, aber auch die Art und Weise, wie erkannt wird, wie gehandelt wird und so weiter. Die erkenntnistheoretischen Perspektiven, die wir heute diskutieren, das habe ich ja schon eingeführt, sind darin in unterschiedlicher Weise verortet. Beide interessieren sich dafür, in welcher Weise Schlüsse gezogen werden. Das habe ich, glaube ich, versucht jedenfalls schon einzuführen. Und wo die Ausgangspunkte gesetzt werden, also welche Prämissen diesen Schlüssen zugrunde liegen. Und beide beziehen sich, und das ist nämlich das Gemeinsame, kritisch auf die Sozialität, einmal von Artefakten und des Wissens, und dann aus so psychologischer Perspektive eher auf Leiblichkeit und Erlebnisfiguren. Das ist, der Kenntnisgegenstand ist ein bisschen unterschiedlich, aber es geht immer um die Sozialität und um das, wie das geworden ist, sozusagen. Entweder die Erlebnisfiguren, der Leib, wie ist der dazu geworden, was er ist, oder was für Wissensproduktion, was für Artefakte gibt es und wie sind diese Artefakte zu den Artefakten geworden, als welche, wie sie selbstverständlich als gegeben begreifen. Also es geht um diese Schlüsse von Besonderen aus Allgemeinen, aber auch, wie wird dieses Besondere eigentlich, dieses Besondere überhaupt erst konstruiert. Und damit würde ich es, glaube ich, nicht zuletzt angesichts der Zeit auch belassen. Ich hoffe, dass ihr jetzt schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen habt und bin jetzt selber ganz gespannt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich muss eingehend sagen, dass ich die Theorie des Laboratory Lives nicht so wirklich darstellen werde, sondern eher die Logiken des Labors. Weil ich glaube, dass es sozusagen sinnvoller ist, wenn man bestimmte Herangehensweisen an das Lebendige darstellen will, dann ist es, glaube ich, gerade wenn man sich die Hirnforschung in den letzten 150 Jahren anguckt, immer total wichtig gewesen, sich anzugucken, wie wird auf den Gegenstand zugegriffen. Und dann gibt es irgendwie die unterschiedlichen Wellen drin, also einmal eben eine sehr klassische klinische Herangehensweise oder physiologische Herangehensweise, die eben mit Statistiken oder bildgebenden Verfahren versucht, an den Untersuchungsgegenstand Gehirn zu untersuchen, oder dann eben mit russischen Psychologen wie Luria oder eben auch Freud oder so, eine Herangehensweise an das Lebendige zu entwickeln, die eben nicht auf eine Reduzierung von des Lebendigen beruht, sondern eher darauf, aus dem Besonderen eine Übertragung auf allgemeine Wirkungsweisen der Gesellschaft zu gucken. Also eher sowas wie eine Makro- und eine Mikroanalyse zusammenzubringen oder so. Und deswegen geht es bei mir, glaube ich, eher so ein bisschen, was passiert eigentlich im Labor, und um euch auch so ein bisschen das Werkzeug an die Hand zu geben, diese etwas absurde Paper zu verstehen, was wir dann zusammen mit euch diskutieren wollen. Genau, also was sind Labore? Also genau, in den letzten, würde ich sagen, 15 Jahren oder so gibt es ja eine ziemliche Ausweitung von Laboren. Also mittlerweile ist ja jede Kunsthochschule eigentlich auch ein Labor oder so. Um die geht es mir heute nicht. Es geht mir wirklich das Labor als ein bestimmter Ort der Wissensproduktion, ein Ort der Moderne. In ihm treffen sich Mensch und Maschine, Organismen und Mechanismen, Körper und Technik und bringen eben wissenschaftliche Erkenntnisse hervor. Das Labor als Ort der Erkenntnisproduktion hat nicht nur sozusagen eine Ausbreitung des Begriffs erfahren in den letzten 50 bis 100 Jahren, sondern vor allen Dingen auch eine starke Veränderung durch die Computerisierung. Also der Computer als Hilfsmittel vereinfacht sozusagen auch die Laboratisierung des Alltags, aber vor allen Dingen auch des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, weil dadurch natürlich ganz viele Daten geschickt werden können, die dann auch zu einer bestimmten Analyse führen und so weiter und so fort. Das Labor war aber schon immer nicht nur ein Ort, an dem spezifische Apparaturen wie Reagenzgläser oder so rumstehen, sondern geht über experimentelle Forschung hinaus. Musste schon immer als Zusammenhang von den dort jeweilig operierenden Scientific Communities verstanden werden, also Wissenschaftszusammenhängen verstanden werden, die an den speziellen Orten auch bestimmte Denkstile hervorgebracht haben. Labore sind also soziale Organisationsformen der Forschung, die weit über das Arrangement von Geräten in einem Arbeitsraum hinausgehen. Dazu gehört, dass sozusagen auch nicht experimentelle Beobachtungs- und Darstellungstechnologien gehören, wie zum Beispiel die Beobachtung mittels optischer Instrumente und ihre digitale Auswertung, aber auch Räumlichkeiten für den Vorrat von Arbeitsmaterialien, von Werkstätten, von Auswertungsbereichen oder Zucht- und Halterungseinrichtungen, also gerade wenn es um Mäuse und so weiter und so fort geht. Ne? Also es ist tatsächlich auch irgendwie ein größerer Bereich, der nicht nur der Erkenntnisproduktion dient, sondern auch eben der Vorbereitung, dass eine bestimmte Erkenntnis generiert werden kann. Ja? Darf ich dazwischen fragen, ob du das räumlich begrenzt, weil durchs Internet zum Beispiel ja auch die ganzen Ergebnisse ausgeweitet werden können. Aber das kommt noch ein bisschen gleich. Okay. Also ich würde jetzt aber erstmal, also so im Gegensatz dazu, zu dem, was heute alles Labor heißt oder so, würde ich das nicht unbedingt räumlich begrenzen, aber eben auf eine bestimmte Logik begrenzen. Mhm. Das Wissens, was da hervorgebracht wird, und das kommt aber jetzt gleich. Genau. Auch wenn es unterschiedlich disziplinär verfasste Laboratorien gibt, festhalten lässt sich, dass die Erkenntnisproduktion spezifischen Logiken folgt. Denn Laborarbeit besteht vorrangig darin, die Außenwelt so weit zu reduzieren, dass Verhaltensweisen und Reaktionen auf spezifische Reizreaktions- bzw. Ursache- und Wirkungsregeln zurückgeführt werden können. Wichtig ist dabei, jederzeit reproduzierbare Ergebnisse hervorzubringen. Also ein einmal hervorgebrachtes Ergebnis ist keins, es muss auch wieder reproduziert werden können. Das Labor zeichnet sich dadurch aus, dass die untersuchten Objekte ihrem Kontext entzogen wurden und für den Laborkontext andere Eigenschaften des Objekts interessant sein können, als im alltäglichen Umgang mit ihnen. Zum Beispiel macht es Latour relativ bekannt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist relativ bekannt, beschreibt diesen Vorgang dieser Laboratorisierung anhand der Sonne. Denn die Sonne interessiert im alltäglichen Gebrauch meistens dazu, weil sie Tag und Nacht unterscheidet oder für gutes Wetter sorgt oder irgendwie, dass man sich eincremen sollte oder so. Um sie im Labor untersuchen zu können, muss die Sonne aus diesem Kontext herausgenommen werden und messbar gemacht werden. Die Messbarkeit orientiert sich dabei zumeist anhand physikalischer Größen. Und da zitiere ich mal ganz kurz Latour. The two-dimensional character of inscriptions allow them to merge with geometry. The result is that we can work on paper with rulers and numbers, but still manipulate three-dimensional objects out there. You cannot measure the sun, but you can measure the photograph of the sun with a ruler. Genau. Das Zitat von Latour macht deutlich, welche Bedeutung Inskription, also deren zweidimensionale Repräsentation im Labor, als visuelle Modelle eines Untersuchungsobjekts für die wissenschaftliche Praxis hatten und haben. Mit Hilfe von Inskriptionen sind wissenschaftliche Untersuchungen nicht mehr nur an einen Ort gebunden. Die zu untersuchenden Objekte werden durch ihre Visualisierung oder eine andere Form der Einschreibpraxis konserviert, also wie Graphen zum Beispiel, wobei es sind auch Visualisierungen, aber gut, egal, konserviert und überall verfügbar gemacht. Die Möglichkeit, Inskriptionen mit Geometrie zu kombinieren, ermöglicht es auch, Objekte, die sich zunächst außerhalb eines Labors befinden, zu vermessen und zu bestimmen. Damit wird der Laborbegriff auf der einen Seite ausgedehnt, da auch Objekte außerhalb des Labors mit den Instrumentarien des Labors bemessen werden können. Auf der anderen Seite erfährt das Laborexperiment eine Begrenzung auf die bereits modellierten und standardisierten Inskriptionen. Also es ist auch diese Wechselwirkung. Damit können die vormals aufs Labor bezogenen Praktiken wandern und sich in anderen Bereichen der Gesellschaft ausweiten. Zusammengefasst lässt sich also kurz festhalten, man muss Laborobjekte nicht so nehmen, wie sie sind, sondern kann für diese eine Vielzahl partieller und transformierter Versionen substituieren. Das Labor kann das Ereignis des Naturobjekts ins Labor verlagern, also kann bestimmen, wo es ist. Und das Labor kann bestimmen, wann es passiert. Das Labor muss sich also nicht mehr an natürliche Zyklen oder so halten, sondern kann sich darüber hinwegsetzen. Die Frage nach der Wechselwirkung von Natur und im Labor hergestellten Artefakten, also dem Untersuchungsgegenstand und dem eigentlichen Objekt, stellt sich historisch gesehen vor allem in dreifacher Hinsicht. Geht man vom nach dessen Naturbegriff aus, nimmt das Labor und das darin gewonnene Wissen den Charakter von Kunstprodukten an. Natur als das nicht vom Menschen hergestellte tritt dann als Grenze des im Labor Machbaren und als Grenze der Anwendbarkeit des Laborwissens hervor. Eine zweite Perspektive könnte sein, Natur kann als gesetzlich verfasst und in aller Regel experimentell hervorgebrachte Wirklichkeit identifiziert werden. Dadurch könnte sie als historisch wandelbar charakterisiert werden, allerdings fehlt dabei die Vorstellung davon, was Natur außerhalb des Labors sein könnte. Drittens, eine dritte Perspektive ist, dass wissenschaftliche Tatsachen im Labor nicht entdeckt werden, sondern sozial konstruiert, also eine These, die Bisi, Wolga und Latour beschreiben würden, zumindest in ihren Ansätzen, so, aber es reicht, glaube ich, an der Stelle erstmal. Dabei bleiben die eigentlichen Produkte der Laborarbeit vor allem Sätze. Die Instrumentarien im Labor dienen in dieser Theorie lediglich dazu, Spekulationen in reproduzierbare Tatsachen zu transformieren. So. Wie wird Wissen im Labor generiert? Das im Labor generierte Wissen bestimmt sich insbesondere durch die dort vorhandenen, von einer Scientific Community entwickelten Denkstile. Diese setzen sich zusammen aus verschiedenen Sachen. Ich habe jetzt mal so ein paar aufgegriffen. Vielleicht findet ihr noch mehr, vielleicht auch sozusagen nachher anhand des Papers. Aber die man vor allen Dingen ausmachen kann, sind erstmal Vorannahmen, also ganz spezifische Vorannahmen, die in diesen Denkstilen oder in diesen Scientific Communities vorherrschen und deren verwendete Modelle, etwa vom Aufbau oder der Funktionsweise des menschlichen Gehirns, um bei der Hirnforschung zu bleiben, den aufgeworfenen und nachgegangenen Fragestellungen, also so kann man in der Hirnforschung unterschiedliche Fragen stellen, zum Beispiel, wie funktioniert das Gehirn oder wo wird ein bestimmter Reiz verarbeitet. Dann drittens, den verwendeten Methoden und Apparaturen, also entweder bildgebende Apparaturen wie EEG oder fMRT, also funktionelle Magnetresonanztomographie, oder eben eher psychophysisch mit Fragebögen. Dann aber auch ganz speziell, also um nochmal auf die Computerisierung zurückzukommen, welche Analyse- und Auswertungsprogramme werden verwendet. Also es gibt viele Denkstile entwickeln auch ihre eigenen Auswertungsprogramme mit eigenen Mittel- und Normwerten und so weiter. Dann viertens, die verwendete Literatur, auf die in der eigenen Arbeit verwiesen wird. Für fast jede Studie lässt sich auch eine Gegenstudie finden, könnte man so zumindest zusammenfassen. Man reiht sich, die WissenschaftlerInnen reihen sich mit der Auswahl auf die verwiesene Literatur in einen bestimmten Kanon ein. Ebenfalls wichtig ist hierbei die Publikationspolitik. Es werden häufig nur Ergebnisse publiziert, also jede Studie, die keine Ergebnisse produziert, die nichts gefunden hat, wird auch nicht publiziert. Deswegen zum Beispiel Unterschiede im Gehirn, das homosexuelle Gehirn oder das vergeschlechtlichte Gehirn. Alle Studien, die Unterschiede finden, werden publiziert. Die keine Unterschiede finden, werden nicht publiziert. Oder wenn sie publiziert werden, wird nicht auf sie verwiesen, weil sozusagen jeder gefundene Unterschied führt zu einer nächsten Studie. Ein nicht gefundener Unterschied führt nicht zu einer nächsten Studie. Welche Stimuli wurden verwendet in den Experimenten, in den Studien, welche Vorannahmen stecken in den verwendeten Stimulis wiederum. Denn die Stimulis sind, haben die Aufgabe, Analogien zu finden zwischen der, also sie leisten die Übertragungsarbeit zwischen der Realität oder sozusagen dem, was man untersuchen will, und dem untersuchten Phänomen und dem sozusagen und der Laborsituation. Also man braucht Stimuli, die sozusagen diese Analogie aufweisen. Und natürlich ganz konkret, wie bestimmte, oft gesellschaftlich höchst umstrittene oder komplexe Begriffe verstanden werden und ausgelegt werden. Wie zum Beispiel der Begriff der Sexualität. Was versteht man unter Sexualität später in dem Paper? So, das sind so ein bisschen so die, ja. Nicht auf vier Zielgruppen, also durch Universität, durch Regierung, wie auch immer. Also das ist ja die große Debatte, dann hast du schon wieder für neue Forschung. Auf jeden Fall, also Grundlage für alles quasi, was wird gerade derzeit besonders finanziert, was unterliegt welchem Hype und so weiter und so fort, klar. Definitiv. Das sind ja mit dem Publikationsdienst auch zusammen. Also wenn man nichts publiziert, kriegt man natürlich auch kein Geld, kann man keine neuen Unterschiede feststellen. Genau, also genau das, da kann man sich, glaube ich, da kann man auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr ins Detail gehen. Aber das, glaube ich, stimmt ja so ein bisschen für alle, also für uns alle, für alle WissenschaftlerInnen sozusagen. Und aber also ich glaube, mir ging es so ein bisschen nochmal mehr um diese wirklich eigenen Laborlogiken. So wie, und da geht es auch um eine bestimmte Form von Ergebnis, die produziert werden müssen. So. Sonst noch Verständnisfragen? Okay, genau, dann komme ich zum dritten und auch schon zum letzten Teil. Zur Laboratorisierung des Alltags, wie man es irgendwie mit Knorr-Zetina nennen kann, auch eine sehr Katrin Knorr-Zetina, genau, auch eine sehr berühmte STSlerin. Laboratorisierung des Alltags. Also in den letzten 50 Jahren, vor allen Dingen 50 Jahren, lässt sich durch die Ausbreitung von Computern und von Geräten mit sehr hoher Rechenleistung eine Laboratorisierung des Alltags beobachten. Was kann darunter verstanden werden? Im 19. Jahrhundert sind, also ich gehe da mal ein bisschen zurück, im 19. Jahrhundert sind Beobachtung und Experiment noch deutlich voneinander getrennt. Ersteres, also Beobachtung, findet in Kliniken und Anstalten statt, das Experiment im Labor. So. Diese Unterscheidung ist vor allem für ihre unterschiedliche erkenntnistheoretische Herangehensweise wichtig, lassen sich doch für beide Bereiche unterschiedliche Arten des Sehens feststellen. Also der Beobachter liest die Natur, der Experimentator befragt sie. Zumindest hat Foucault das so unterschieden. Also es sind unterschiedliche Herangehensweisen auch nochmal an das Untersuchungsobjekt. Die Knorr-Zetina erweitert nun dieses Verständnis von Labor, indem sie sozusagen sagt, dass das Labor in den letzten, also vor allem im 20. und 21. Jahrhundert, eine Diffundierung von Beobachtung und Experiment gebracht hat. Denn die technischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts führen zu neuen, mit Apparaturen wie dem Elektronenmikroskop und dem Kernspintomographen neue Bilder. Diese apparativen Bilder aus dem Labor schaffen einen bildlichen Objektivismus, der dazu führt, dass Bilder als epistemisches Instrument immer stärker in der Laborarbeit verwendet werden. Also auch das, was ich vorhin mit Latour ein bisschen versucht habe zu beschreiben, also der zweidimensionale Repräsentant des Untersuchungsgegenstandes. Die technische Objektivierung führt zu einer Erzeugungslogik, die auf der Produktion visuellen Wissens beruht. Das heißt, dass im Labor das zu untersuchende Objekt oder Substrat mit einer Visualisierung und mit einem Modell ersetzt wird. Mit den transportablen Visualisierungen aus dem Labor konnten sich Laborpraktiken in Arztpraxen und andere Bereiche des Alltags ausdehnen. Diese Ausdehnung wiederum führt zu einer erneuten Medialisierung des Körpers, da dem Visualisierung nicht mehr der Körper als Bezugspunkt dient, sondern sein standardisiertes, das heißt, also das standardisierte Modell heißt vor allen Dingen von Mittelwerten und Normgrößen berechnetes Bildmodell. So wie man es zum Beispiel, wenn man ein MRT macht oder so, findet, dass der Arzt einen ja manchmal mehr sieht, sondern der sieht sich nur noch die Bilder an und schickt einem dann die Diagnose zu. Also so die diesen, genau. So ein bisschen damit gemeint. An die Stelle des natürlichen Körpers tritt ein im Spital oder in der Klinik konstruiertes epistemisches Objekt, aber auch im Labor, das zum Ausgangspunkt der Wissenserzeugung wird. Also ne, so das Relatum wird sozusagen auch ersetzt. Dieses Bild kann verändert und anderen zugänglich gemacht werden. Es kann unabhängig von der Anwesenheit des Objekts im Nachhinein und an einem anderen Ort genauer untersucht werden. Die instrumentelle Herstellung einer visuellen Repräsentation des Körpers macht deshalb den Ort, an dem dies geschieht, eben auch zu einem Labor. Die Laboratorisierung bewirkt damit den Verlust des Körpers im Visualisierungsprozess, dessen darin erzeugtes Bild wird zum Ausgangspunkt des Wissens erzeugt, das habe ich schon gesagt. Gut. Diese Diffundierung von Beobachtung und Experiment, die sich ja auch schon bei den Inskriptionen wiederfinden lässt, führt zu einem veränderten Zugriff auf den Körper und das Lebendige, was sich zum Beispiel auch daran festmachen lässt, dass in den letzten 20, 25 Jahren sowas wie eine Risikogesellschaft entstanden ist, also bestimmte Krankheitsrisiken können für Menschen errechnet werden und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen, der Körper wird ersetzt durch sein Modell und dieses Modell ist Grundlage für weitere Berechnungen, die sozusagen Aussagen über das machen soll, was in Zukunft denn da kommen mag. So, das war es so ein bisschen von mir erstmal, also zu dem, was für Wissen wird da eigentlich erzeugt. Jetzt wolltest du ja noch mal ganz kurz, kurz was zu der Studie sagen und ich verteile vielleicht in der Studie. Ja, und noch kurz eine Zwischenfrage, und zwar, was meinst du denn mit natürlicher Körper dann sozusagen? Ja. Also was genau soll es denn sein? Das, genau, habe ich das wenigstens in Anführungszeichen. Okay. wollte ich eigentlich, weil, also genau, der natürliche Körper, auf den will ich mich jetzt nicht positiv berufen oder so, weil, aber ich glaube, was gemeint ist, ist damit im Gegensatz zum errechneten Körper oder im errechneten Körpermodell. Okay. Also wenn ich jetzt sozusagen zum Arzt gehe und der fragt mich, wo tut es Ihnen denn weh oder so, dann kann ich dem Körper zeigen, hier, oder ich kann es sozusagen am Körpermodell zeigen. Das ist aber ja noch, also es ist auf jeden Fall ein Unterschied, würde ich sagen. Okay, ja. Und das ist mit natürlichem Körper gemeint, aber natürlich auf jeden Fall in Anführungszeichen. Weniger eine Nachfrage, sondern vielleicht mehr so ein Querverweis, also weil ich es spannend fand mit der Ausweitung des Labors oder mit der Ausweitung von Laborpraktiken. Der Vortrag von Michael Sander, also ein bisschen Werbung für den Vortrag über Big Data, wird sich, glaube ich, auch genau damit beschäftigen, dass irgendwie die Ausweitung des Datenkorpus, dieses praktisch, das, also diese Unterscheidung, die er mit Foucault getroffen hat, aus der Natur lesen und die Natur befragen, dass diese Unterscheidung vielleicht verwischt, weil plötzlich versucht wird, alles zu sammeln, was irgendwie da ist, um das für Laborzwecke aber zu verwenden, eben dadurch, dass jetzt die Verwaltung von so großen Datenmassen möglich geworden ist. Und vielleicht, wer sich für die Frage interessiert, kann dann zu dem Vortrag von Michael Sander gehen. Ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Michael, da habe ich auch schon viel diskutiert. Wir arbeiten zusammen vor allem in der Feiern, Pride Parade Vorbereitung, weil genau darum geht es ja, weil der Normkörper wird ja irgendwann nur noch dazu genutzt, Abweichungen auch zu benennen. Und das ist natürlich dann irgendwie für Geschlecht oder für andere Formen der Abweichungen wichtig, zum Beispiel aber auch für Behinderung, also was wir da eigentlich unter Behinderung verstanden. Also, super spannend. Ja. Gut, genau, du sagst kurz was zur Studie. Ja. Gibt es noch Fragen, oder? Okay, was ist das Problem damit? Ja, was wir uns jetzt gefragt haben, war, ob der natürliche Körper dann einen Bezug hat auf einen individuellen Körper, zum Beispiel in deinem Beispiel von dem, wenn du zum Arzt gehst und sagst, hier tut's weh, dann hat es ja einen Bezug auf den Patienten in dem Fall, oder ob es, also ich habe es vor allem verstanden als Abgrenzung zu dem Modell, als idealisierter Körper irgendwie auch. Ja, und was dann genau der natürliche Körper ist, dann wird es nicht so einig. Wo diese Grenze ist, also zum Beispiel, wenn jetzt ich zum Arzt gehen würde und er mir dann ein Röntgenbild vorlegen würde von meinem Arm, würde ich das immer noch als den physischen Körper verstehen. Aber, also, dann sprechen wir immer noch über meinen Körper und es muss halt irgendwie muss man halt reinkommen sozusagen. Aber wo beginnt dann die Grenze zu dem reinen Modell sozusagen? Ja, also ich glaube, den natürlichen Körper mit dem individuellen Körper zu ersetzen, macht total Sinn. Also das meinte ich, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, die Eigenheiten des einzelnen individuellen Körpers. So. Und deswegen unterscheidet sich ja also Röntgenbilder auch nochmal ganz stark von errechneten Bildern. Also ein Röntgenbild ist zwar auch ein bildgebendes Verfahren, aber es ist basiert auf einer anderen Form der Bildgebung und rekurriert nicht auf Normwerte und Mittelwerte, sondern hat nochmal eine andere. Visualisiert anders den Körper. Also ist es eigentlich mehr ein technologischer Unterschied dann, dass ich mich zum Beispiel auf die Poles beziehe, statt auf, also bei Magnetresonanztomographie, dass ich wirklich, also dass ich die Maschine quasi das berechnen lasse, die ich fand das auch total schön zu erzählen. Ich habe es, glaube ich, gerafft, als du das irgendwann mal erklärt hast mit den, wie die Farben für diese Bilder gegeben werden oder so. Ich dafür mir das erklärst, dann ist es klar. Oder? Ja, weil dieses Artefakt einfach so komisch hergestellt wird. Also, und weil das ja dann kein Foto, das ist nur, ja gut, ein Foto wäre aber auch schon so eine Repräsentation, aber ich kann das Wort nicht richtig gut erklären, deswegen ich. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt an der Stelle vielleicht gar nicht so wichtig. Also vielleicht können wir das genau nachher alles nochmal diskutieren, weil das verschwimmt natürlich auch so ein bisschen in diesen ganzen verschiedenen Formen der Medizinalisierung auch des Körpers oder so. Ne? Also das ist ja zum Beispiel, ja, egal. Ich glaube, was man so ein bisschen unterscheiden muss, ist das, was ich gerade gesagt habe. Also irgendwie, wie wird eine bestimmte Visualisierung hergestellt oder eine Repräsentation und inwieweit ist dann sowas errechnet oder so. Und der Kernspintomograph hat natürlich irgendwie total krasse Algorithmisierungen an, die eben schon ganz viele eigene Vorannahmen drin haben, was jetzt eine Röntgentechnologie nicht macht, nicht in dem Sinne zumindest. Es geht ja um die Konstruktionsleistung der Maschine und wie groß die ist, ne? Und wie die Konstruktion. Also die Konstruktion der Konstrukteure der Maschine schon eingeht in die Bildproduktion eigentlich auch. Und das ist ja eigentlich alles, was wir zumindest, wenn man immer denkt, das ist ja errechnet, das sind ja die Daten von meinem Kind und deswegen ist es ja anscheinend offensichtlich ganz objektiv mein Gehirn und so. Und irgendwie ist es ja auch ein Bild von meinem Gehirn. Aber die Art und Weise, wie die Maschine konstruiert wurde und wie der sozusagen, also wie die angewiesen wurde, aus so irgendwelchen Daten was ganz Bestimmtes zu machen oder so, die geht halt irgendwie sofort und so habe ich das verstanden, das ist, oder? Ist das richtig? Ja, also das sind tatsächlich schon voll die Feinheiten, also ja, also ich würde es glaube ich einfach mal kurz dabei belassen, oder ja, falls es noch ein Unbehagen gibt jetzt mit dem natürlichen Körper, dann können wir ihn erstmal als individuellen Körper ersetzen und vielleicht von da aus weitergehen, aber du hast. Ja, ich wollte die Quelle noch mal ein bisschen von der Sache in der Mitte, wo du Scientific Community verschiedene Sachen aufgeschrieben hast. Ich weiß nicht, irgendwas mit Wolga und Lato? Also was ist mit Wolga, genau mit Doppel-O, aber also wie wird Wissen im Labor generiert, meinst du das? Also diese bestimmten Vorannahmen, Stimuli oder der vorletzte Part. Laboratorium. Quasi die Kritik so ein bisschen an den Prämissen und so wird es beeinflusst. Also Knorzitina und Wolga, wo ich kann es auch anschreiben. Ja, das ist auf jeden Fall immer ein guter Start. So, jetzt verteile ich mal. Okay. Also diese Studie, genau, die heißt ja Neural Correlates of Sexual Arousal in Heterosexual and Homosexual Women and Men. Also neuronale Korrelate wollen die da errechnen in der sexuellen Erregung. Ja. Und worauf reagieren heterosexuelle und homosexuelle Männer und Frauen erregt? Und die Studie ist eigentlich so konstruiert, dass die nur Frauen untersucht haben und sich auf eine vorige Studie beziehen, wo die das selbst schon mit Männern gemacht haben. Das werdet ihr jetzt auch sehr schnell verstehen, wenn ihr seht, aber das kann man ja schon sagen. Also die geben dann homosexuellen Männern und Frauen zeigen die so als Fotos unterschiedliche Stimuli, ja, irgendwelche, was sie dann auch als erotische Darstellung von Männern oder Frauen verstehen eben. Da ist natürlich schon mal ein erster Punkt, ich würde gerne mal diese Bilder sehen, aber gut. Die sind leider nicht dabei. Die sind leider nicht dabei. Und dann zeigen sie auch noch Stimuli, bei denen zwei Same-Sex, also Personen von demselben, also sozusagen ein schwules oder lesbisches Paar beim Sex gezeigt wird. Genau, und die zeigen aber kein heterosexuelles, weil sie zum Beispiel... Das wissen wir nicht, du kannst jetzt nicht schon interpretieren. Okay, also gut, die zeigen also unterschiedliche Stimuli und gucken, worauf die Leute reagieren. Ich meine, darin kann man halt die Laboratorisierung des Alltags, kann man einfach an diesem Film auch eine sehr, sehr lustige Art und Weise, wie die vorgeführt, würde ich sagen. Ja, also genau, wir hatten so, also, das, genau. Also es geht auch so ein bisschen darum, also auch so um Vorstellungen von Sexualität oder dann vor und so die ersten Versuche, die quasi zu kategorisieren oder so, so Zugang dazu zu finden und Erklärungen dafür zu finden. This is an average man of average wants and desires. He is not entirely a creature of free will, as he has three governing factions: the heart, the mind, and the penis. The heart believes what it sees in the movies. It believes in beauty and romance. Most of all, it believes in true love. The mind, on the other hand, believes in careful decisions, practicality, and that having a good, solid life mate is healthy and the natural order of things. The penis, however, is willing to believe anything if it means he can take a dip in the near future. For example, let's say our average man is on a first date with a woman, and he finds her attractive, and they are getting along fine, and things are going pretty well. The heart is going to be giddy with anticipation. The mind is going to say that there is potential for a relationship. The heart will want to serenade under her window with a ukulele. The mind will say that it's too early to tell if she will make a good mate. The heart will dream that one day soon he will embrace her in his arms. The mind will say that it could be a mistake to be too sexually assertive too early. But what would penis do? Penis will start yelling his brains out in an effort to drown out the advice of heart and mind. Penis will then say that if tomorrow you get hit by a car, or get eaten by a shark, or a nuclear bomb blows up the world, this could be your last chance to have sex for the rest of your life. Penis will say that if you mess up the prospect of a relationship by sleeping together too early, then the relationship wasn't really meant to be anyway. Penis will then settle into chanting, "Me Tarzan, me want to bring Jane to treehouse." By the same token, let's say that average man meets a woman and things aren't going very well at all. He may find her attractive, but they have very different interests, and the conversation is blowing like gum from a tree. The heart is going to be disappointed. The mind is going to say that this is not the girl for you. The heart is going to start daydreaming about its ideal mate. The mind is going to get a little bored and starts thinking of a good excuse to cut the date short and go home. The heart prepares to bid Milady farewell and hopes that she finds her prince charming as he is journeying to find his princess. But what would penis do? Penis is going to say that there are only 365 days in a year. One must do what one can to make as many of them as memorable as possible. Penis will try to talk the mind into keeping the conversation going long enough in hopes that penis can take over the conversation later on. Penis then says that if you at least go for it, he will give you an E for effort on your report card. Now, penis isn't all bad, but let's just say that he isn't especially bright. Penis is actually kind of insecure. Even though he tries to be egotistical, he needs constant reinforcement that he is a good and desired penis. Penis also has something to prove, and every penis wants to have the most adventures that he can brag about to other penises in the locker room. But penis doesn't even have any idea if he's the penis of a human being with the average lifespan of 74 years, or the penis of a mayfly with the lifespan of a day, so he always figures that he had better get cracking. Penis also gets a lot of encouragement from his two companions, although they are primarily interested in genealogy. At the root of it, penis probably just wants to be loved, but he also thinks the key to being loved is just being penisly. Penis is also totally reckless, and penis wouldn't think twice about ruining your life for a half hour of fun. Let's say that the average man is in a relationship that is going very well, and they get along and have a lot in common, and everything is fine. Heart is going to be comfortable and satisfied. Mind is going to say that you've got a good thing going. Both will agree that it would be nice and relaxing to go out to the bar tonight and chat with people with no pressure to hook up, as we are now officially off the market. But what would penis do? Venus will say that if there is no harm in randomly chatting with people, then surely there is also no harm in randomly chatting with good-looking girls. Venus will say that he just wants to know if he is still a charming and worthy penis. Venus will then gently suggest that you try to keep your pickup skills well-honed, just in case your girlfriend dumps you. Heart and Mind will pipe in here and warn you that you are doing the wrong thing, and Penis will philosophically reply, who is to say what is right and what is wrong? So now Penis is calling the shots, and Penis is the life of the party. Penis then starts talking to someone he finds particularly compelling. Heart and Mind will remind you of your girlfriend, and Penis will say that if you sleep with someone else and don't have a good time, that will prove how in love with your girlfriend you really are. So what would Penis do? I don't know, but maybe nothing you have not already done yourself, whether you have a penis or not.